Der Waisenjunge vom Dorf. Der heilige St. Rochus wird in Europa als Pestheiliger verehrt. Ende des 13. Jahrhunderts in Montpellier geboren, hatte er die Kraft, die Menschen vor der Seuche zu bewahren. Der Name Rochus wird zurückgeführt auf das althochdeutsche Wort Rohon, brüllen, oder auf die jiddischen Begriffe Rochus und Rauches, Ärger. Zorn, wie auch auf den französischen Ausdruck Rouge, Rot. Der heilige Rochus jedenfalls wurde mit einem roten Kreuz auf seiner Brust geboren, als Zeichen seiner göttlichen Auserwählung. Dies alles habe ich vor langer Zeit herausgefunden, als ich begann, mich mit meinem nicht ganz gewöhnlichen Vornamen zu beschäftigen. Was davon meiner Mutter bekannt war, als sie mir diesen Namen gab, weiß ich nicht. Rochus, das war der Name meines Vaters, und deshalb wurde er auch meiner. Er wäre es aber wohl gar nicht geworden, hätte mein Vater meine Geburt noch erlebt. Ich bin nämlich nach meinem älteren Bruder Bruno der zweite Sohn von Rochus und Victoria Misch. Und hätte mein Vater seinen Namen weitergeben wollen, so hätte er wohl seinen erstgeborenen Sohn Rochus getauft. Meine Mutter aber wollte, dass ich den Namen ihres verstorbenen Mannes trage. Mein Vater war Bauarbeiter, meine Mutter Victoria bei den Berliner Verkehrsbetrieben beschäftigt. Bruno war noch am Händelplatz in Berlin-Steglitz zur Welt gekommen, doch kurz danach, mit Beginn des Ersten Weltkriegs, zog die Familie nach Altschalkowitz, nahe Oppeln, in Oberschlesien. Dort wohnten die Eltern meiner Mutter. Ich nehme an, sie wollte während des Krieges nicht allein in Berlin sein, denn für meinen Vater führte der Weg bald an die Front. Im Juli 1917 war meine Mutter mit mir hochschwanger. Mein Vater lag in einem Lazarett in Oppeln. Er war schwer verwundet von der Front zurückgekehrt, mit einem Lungenschuss und ohne Daumen. Kurz vor der erwarteten Niederkunft seiner Frau erlaubte man ihm, das Lazarett zu verlassen. Er durfte also zur Familie nach Hause und man erwartete gemeinsam meine Ankunft. Eines Nachts erlitt mein Vater plötzlich einen Blutsturz. Und am nächsten Morgen war er tot. Die Totengräber kamen, um meinen Vater abzuholen, und meine Mutter weinte und schrie, als sie den Sarg an ihr vorbeitrugen. Die Hebamme war bereits im Haus und stand hilflos daneben. Einige Stunden später, an diesem 29. Juli 1917, wurde ich geboren. 2,5 Jahre nach meiner Geburt starb meine Mutter an einer Lungenentzündung infolge einer schweren Grippe. Mein Bruder Bruno verunglückte am 2. Mai 1922 bei einem Badeunfall. Nun blieb ich ganz allein bei den Großeltern. Ich war noch zu klein, um zu begreifen, dass ich innerhalb der ersten 5 Jahre meines Lebens meine ganze Familie verloren hatte. Nach meiner 8-jährigen Volksschulzeit wollte mein Großvater, dass ich einen Handwerksberuf erlerne. Für ihn war es sehr wichtig, dass man etwas mit den Händen machte, sich eine handwerkliche Fertigkeit aneignete. So hatte er dafür gesorgt, dass ich lernte, auf der Mandoline zu spielen. Der Schneidermeister im Dorf gab mir Unterricht auf diesem Instrument. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Großvater, als er mich von der Schule nahm, dabei in einen handfesten Streit mit dem Schuldirektor geriet. Der Rektor wollte unbedingt, dass ich weitermache und auf eine höhere Schule in Oppeln gehe. Ich hatte gute Noten. Doch Großvater lehnte das entschieden ab, obwohl der Rektor uns sogar zu Hause aufsuchte, um ihn zu überreden. Es half nichts. Für Großvater stand fest, dass ich einen Handwerksberuf ergreifen sollte. Zu seiner großen Freude hatte ich immer eine 1 in Kunst, und so war bald entschieden, dass ich Kunstmaler werde. Großvater hätte Widerspruch nicht geduldet, durch und durch preußisch autoritär, wie er war, aber ich hatte auch gar nichts dagegen. Meine Cousine Maria aus Hoyerswerda, die zufällig bei uns zu Besuch war, als der Schuldirektor mit Großvater diesen Streit hatte, vermittelte mir durch Verbindungen ihres Ehemanns 1932 eine Lehrstelle in ihrer Heimatstadt bei der Firma Schüller und Model. Die Lehre machte mir großen Spaß. Ich kann sagen, dass ich besonders begabt war und man ließ mich recht früh an viele interessante Aufträge heran. Wir malten Kinoplakate und riesengroße Reklamesprüche auf Fassaden. Persil für alle Wäsche, nur Persil. stand beispielsweise in mannshohen Lettern am Bahnhof eines Nachbarorts zu lesen, dessen Namen ich mich nicht mehr entsinne. Als Hitler 1933 Reichskanzler wurde, interessierte das in Hoyerswerda kaum jemanden. Es muss wohl eine Veranstaltung auf dem Marktplatz gegeben haben, aber ich selbst habe das überhaupt nicht mitbekommen. Der Name Adolf Hitler sagte mir damals ohnehin fast gar nichts. Hoyerswerda, ein kleineres Städtchen, war wegen der vielen Minenarbeiter eher links geprägt. Auch die Familie meines Lehrherrn Schüller hatte mit den Nationalsozialisten nichts am Hut. Die Jungen meines zweiten Chefs, Herrn Model, waren allerdings in einem nationalpolitischen Erziehungslager, kurz Napola genannt, und ein Nachbarsjunge trat in die Hitlerjugend ein, das ging aber völlig an mir vorbei. In der Folgezeit habe ich nie irgendwelche Schikanen, Verhaftungen oder sonstige Maßnahmen gegen Personen beobachtet, die sich auf das neue Regime zurückführen ließen. 1935, im Vorjahr der Olympischen Spiele, erhielt mein Ausbildungsbetrieb einen besonders ehrenvollen Auftrag des örtlichen Schützenvereins. Zu jedem Schützenfest wurde als Preis ein Gemälde angefertigt, und diesmal sollte es etwas mit Olympia zu tun haben. Unser angehender Meister Schremmer wollte das Bild malen, doch er hatte gerade damit begonnen, als er schwer erkrankte. So wurde ich, gerade 18 Jahre alt und noch nicht einmal Geselle, ausgewählt, es zu vollenden. Es waren sogar zwei Bilder. Eines als Preis für den Sieger im Hauptwettbewerb, eines für den Jungschützenkönig. Ersteres Werk zeigte das Olympiastadion, das zweite einen Fackelläufer, im Hintergrund die Länder, die er durchläuft. 300 Reichsmark erhielt ich für das große Bild, 190 Reichsmark für das kleinere. Ich war reich, das war richtig viel Geld. Mein Lehrherr setzte sich mit meinen Großeltern in Verbindung, um sicherzustellen, dass ich damit etwas Sinnvolles anfing. Eine Fortbildung hielten Großvater und mein Lehrherr für eine gute Investition. So kam es, dass ich ein halbes Jahr lang die Kölner Meisterschule für bildende Künste besuchen konnte, als Lehrling wohlgemerkt. Ich konnte, da ich nicht einmal Geselle war, natürlich nicht Meister werden, obwohl ich alle Prüfungen absolvierte und bestand. An der Schule waren etwa 40 Meisterschüler aus allen Teilen des Deutschen Reichs. Ich lernte viele interessante gestalterische Techniken, wie etwa das Vergolden, Schleiflackverfahren, auch Bühnenbildmalerei und vieles mehr. Mit Feuereifer war ich bei der Sache. Als unsere Schule damit beauftragt wurde, in der Dombauhütte das Bühnenbild für ein Kölner Theater zu erstellen, bemerkte ich, dass mich der Regisseur bei der Arbeit häufig beobachtete. Eines Tages sprach er mich an, ob ich nicht in einem Theaterstück über den Dombau eine Statistenrolle als Steinmetz übernehmen wolle. Es wirke einfach viel besser, wenn das jemand mache, dem man ansieht, dass er die Bewegungen beherrscht. Ich war zunächst wenig erbaut von dem Vorschlag. Auf der Bühne sah ich mich nun wirklich nicht. Nach anfänglichem Zögern ließ ich mich dann aber doch überreden. Also gab ich ein Steinmetz des 13. Jahrhunderts mit Bubikopf und Lederschürze, der Zwangsarbeit beim Dombau leisten musste. Ich hatte sogar etwas zu sagen, naja, ein einziges Wort, Maria. Obwohl ich schließlich doch noch Gefallen an der Sache fand, freuten mich zweifelsohne die 5 Reichsmark am meisten, die ich pro Vorstellung erhielt. In Köln wohnte ich in dieser Zeit im Jugendwohnheim Kolpinghaus in der Breitestraße. Dort konnte man sehr günstig übernachten, eine Mahlzeit gab es schon für 40 Pfennig. Anfang März 1936 sah ich hier auf den Straßen deutsche Soldaten, als sie auszogen, um das entmilitarisierte Rheinland zu besetzen. Dies war damals jedoch kein besonderes Erlebnis für mich. Die Stadt allerdings war mindestens genauso aus dem Häuschen wie erst kurz zuvor in der Zeit der tollen Tage, also dem berühmten Kölner Karneval. Überall gab es Musik und Tanz. Ich war fasziniert von der Großstadt, dem sprichwörtlich rheinischen Frohsinn und natürlich den jungen Kölnerinnen. Ich fühlte mich frei und hatte viel Spaß. Nach diesem insgesamt 6-monatigen Ausflug setzte ich meine Lehre in Hoyerswerda fort. Was ich während der Fortbildung gelernt hatte, konnte ich gleich anwenden. Ich war im ganzen Ort jetzt der Einzige, der das Handwerk des Vergoldens beherrschte. Die meisten Leute hielten es allerdings für furchtbar teuer. Das war es aber nicht einmal. Ich weiß noch, dass man mit einem Beutel Goldstaub für 37 Reichsmark recht weit kommen konnte. Mit einem Häufchen Goldstaub in der Größe eines 5-Mark-Stücks könne man ein ganzes Pferd vergolden, hatte ich in Köln gelernt. Als man für die Kirchturmuhr einer evangelischen Kirche in Hoyerswerda Bronze verwenden wollte, machte ich klar, dass die Bronze bald dunkel werden würde. Dank meiner Überredungskünste sollte dann doch Gold zum Einsatz kommen. Und so vergoldete ich nicht nur diese Kirchturmuhr, sondern auch den Hintergrund einer Darstellung der 14 Stationen des Kreuzwegs Jesu in einer katholischen Kirche. Auf Schloss Moritzburg bei Dresden restaurierten wir wiederum die vergoldeten Gemälderahmen. Die Goldreste verwahrte ich sorgfältig in Seidenpapier. Erst vor kurzem habe ich ein letztes Päckchen verschenkt.